Quentin aus, liebe Freunde. Kreativität, es kribbelt im Finger. Ich hab Bock auf ein Beat und sitz in meinem Zimmer. Rap Knockout, hol den Laptop raus. Bau den perfekten Sound und bang das Haus. Die Drums sind programmiert, der Bass, er pulsiert. 70 BPM als Synthi komponiert. Ein Klimm und Bing, die Hi-Hat zappelt ab. Die Snare gibt den Takt und der Beat ist am Start. Ich trag seit Tagen einige Rhymes mit rum. Jetzt werden sie mit einem Schwung gleich eingesungen. Doch es fehlt noch ein Thema, Doppelreimschema. Die Silben sind gezählt, mach mir den Kopf, wie das gehen kann. Ein Hauch Poesie gibt das Glücksgefühl. Mit Kessenwort Witz, dass es der Hörer fühlt. Atemtechnik, Lunge, die Snare liegt auf der Zunge. Authentischer Flow, das ist das Herz der Mucke. Nightshox Records, das nächste Release. Das Album ist in Planung, Atiye macht die Beats. Hört ihr diesen Sound, wie das Piano einsetzt? Und in der Zeit schreib ich meinen Text. Alles klar, Part sitzt, jetzt wird eingerappt. Beat exportiert und dann wird das Mic gecheckt. Headphones auf die Ohren, Konzentration auf die Stimme. Die Ruhe vor dem Sturm, heute geh ich bis ans Limit. Und der Beat setzt ein, ja jetzt beginnt der Part. Und das Endresultat kommt meist genial. Denn wenn die Stimme passt und der Flow sitzt, geht zum Mastering und dann ist alles geritzt. Dann ist die Sache im Kasten und der Track auf der Platte. Und ihr fragt euch, wie zwei Chaoten das machen, wie sie das schaffen, so eine Leistung zu bringen. Und jetzt kommt die Hook, ihr könnt alle mitsingen. Piep, piep, piep, hier kommen die Freaks. Und das hier ist euer Lieblingslied. Fühlt ihr den Bass, spürt ihr den Beat. Aber denkt daran, der Ton macht die Musik. Piep, piep, piep, hier kommen die Freaks. Und das hier ist euer Lieblingslied. Fühlt ihr den Bass, spürt ihr den Beat. Aber denkt daran, klingt irgendwie voll schrotig, Alter.